Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts, Folge 177. Und kontroverses Thema heute, ja, Android Forks. Dann wieder News ohne Ende, wobei es war gar nicht so einfach, diese Woche genug interessante Sachen zu finden. Ja, denn irgendwie so nach dem ganzen Veröffentlichen von KitKat und Nexus 5, jetzt flaut das halt mal so wieder ab, ja, so ein bisschen. Und Community-Geschichten haben wir auch wieder, aber sehr ausführlich sogar diesmal. Und natürlich die App der Woche. Wie immer, zuerst mal das Thema Android Forks. Sind Android Forks moralisch okay? Was sind Android Forks? Also, man könnte so sagen, jemand oder eine Firma, ja, entweder ein eigener Entwickler oder eine Firma, nimmt eben Android und entwickelt daraus quasi ein eigenes OS, das jetzt außerhalb von dem Android, von der normalen Android-Entwicklung steht, ist sozusagen dann selbst verantwortlich für das Weiterführen dieses OS. Ein großes Beispiel davon ist zum Beispiel das Fire OS von Amazon, da komme ich dann später nochmal dazu. Forks sind im Prinzip Abspaltungen, ja, von dem Grundsystem, also von dem ursprünglichen System. Die haben danach natürlich eine Codebasis gemein, ja, aber eben komplett unterschiedliche Entwicklungen vor sich. Ja. Und es gibt auch Total Conversions, wie ich das nenne. Also das heißt, Veränderungen, die schon sehr, sehr weitgehend sind, aber man kann sie vielleicht noch nicht so als Fork bezeichnen. Oder vielleicht doch, ja, vielleicht doch. Ein Fork muss nicht immer nur eine radikale Abkehr von dem grundlegenden Produkt sein, sondern kann auch eine schleichende Entwicklung sein, ja, meiner Meinung nach. China macht es beim Forking von Android eigentlich ziemlich erfolgreich vor. Zwar ist es so, dass in China Android als Basis extrem beliebt ist, aber die Firmen haben ihre eigenen Systeme. Die sind sehr, sehr stark abgewandelt von dem normalen Android, das wir jetzt so auf unseren Geräten dann kennen, wobei das auch natürlich, komme ich auch gleich nochmal dazu, große Unterschiede gibt bei uns. Und dennoch zählen die irgendwo als Android. Ja. Das muss, wie gesagt, gar nicht so schlimm sein, denn zum Beispiel, um jetzt eben mal bei dem Beispiel China zu bleiben, der chinesische Markt hat halt eben bestimmte Anforderungen, vor allem auch jetzt natürlich, aber nicht nur wegen der Verwendung der chinesischen Schriftzeichen. Google hat da auch schon reagiert bei den neueren System-Software-Versionen und integriert standardmäßig zum Beispiel auch diese Pinyin Tastatur, chinesische Tastatureingabe, um eben hier ein bisschen das so zu stoppen, der Trend. Aber es gibt noch viele andere Sachen. Mag sein, dass zum Beispiel ein Hersteller sagt, okay, wir legen bei unseren Handys jetzt die Schwerpunkte wo ganz anders. Dafür machen wir das aber auch dann perfekt in diese Richtung und dann können die eben diese Codebasis nehmen und dann was Eigenes draus machen. Also moralisch ist es eigentlich meiner Meinung nach her okay. Das mag der ein oder andere anders sehen. Rechtlich hingegen ist es auf jeden Fall in Ordnung. Google hat selbst die Lizenzen gewählt nach ihrem Gutdünken beziehungsweise nach der Software, die auch Google wiederum verwendet. Einige Teile wurden ja auch aus der Open Source Community genommen und dann eben reingebaut. Beispielsweise der Kernel ist ein Linux-Kernel. Ja. Von daher ist natürlich auch Google da ein bisschen eingeschränkt von der Lizenzvergabe. Aber natürlich ist das ja auch richtig so. Schließlich hat man sich ja dafür entschieden. Google hätte ja auch können einen eigenen Kernel entwickeln sozusagen und dann das eben anders vermarkten. Gut ist es aber so, dass sie eben diesen Kernel genommen haben. Es ist aber nicht das ganze System an sich unter der gleichen Lizenz. Wär schön, wenn das komplette Android unter der GPL-Lizenz stehen würde. Das ist aber nicht so. Teile von dieser Lizenz stehen unter Teile von dieser von diesem System stehen unter einer anderen freien Lizenz. Sogar einige Teile, wenige Teile zum Glück, unter einer proprietären Lizenz, beziehungsweise eben nur keiner offene. Beispielsweise ist das der Google Play Store als Teil. Deswegen sind eben bei diesen Forks normalerweise die Zugänge zu dem Google Play Store nicht vorhanden. Der Anbieter hat es aber auch manchmal gar nicht vor. Ist auch, gefällt ihm, ist auch richtig so für ihn. Und macht dann eben seinen eigenen Store, um eben die Software speziell für seine Handys da, für sein Handy, je nachdem, optimiert zu bringen. Gar nicht so verkehrt, ja, manchmal. Ein gutes Beispiel ist in dem Zusammenhang vielleicht eben das eben schon erwähnte Fire OS von Amazon, ja. Die standen da eben vor dem Problem, wir wollen einen E-Book-Reader machen mit Multimedia-Funktionen. Ja. Aus der Idee heraus ist dann aber schnell ein vollwertiges Tablet geworden. Ja. Und das Fire OS hat eben als Basis, wie wir alle wissen, Android natürlich, ist auch weitgehend kompatibel zu diesem Android. Das heißt, die Apps aus dem Amazon Store, aus dem Amazon App Store, das sind regelrechte Android-Apps, die laufen auch auf anderen Android-Handys. Das kann man ja damit testen, weil man eben zum Beispiel den Android, den Amazon App Store auch auf anderen Geräten installieren kann. Und dann eben diese Apps nutzen. Die interessanten Geschichten liegen dann eben wiederum auf der Optimierung des Systems für das Kindle-Universum sozusagen, also für das Amazon-Universum, sei es jetzt die Store-App, der App-Store, aber auch eben vor allem diese Amazon-Kindle-Reader-Applikation, die läuft nämlich auf vielen Geräten mehr schlecht als recht, aber auf dem Fire OS läuft die super, einwandfrei, da merkt man eben die Optimierung. Dann auch die Verkapselung von zum Beispiel DRM, ist auch wichtig, damit man eben auch Multimedia-Dienste nutzen kann, die speziell von Amazon unter bestimmten Lizenzbedingungen eben angeboten werden. Da ist zum Beispiel vor allem das Video-Streaming genannt, dass da eben Amazon auch eine Möglichkeit hat, eigene Codecs einzubauen, beziehungsweise DRM-Systeme einzubauen, um eben mit dem Rechteinhaber auszumachen, hier, wir haben hier ein System, das ist nach euren Vorstellungen, können wir das DRM regeln, ja, und dann können wir das machen. Während zum Beispiel dann eben in einem Standard Android vielleicht das ein DRM-System integriert ist, ich glaube mittlerweile ist auch ein umfangreiches integriert für Videostreaming, aber das kann sein, dass es dem einen oder anderen Anbieter dann nicht schmeckt. Und die haben ja spezielle Vereinbarungen mit Amazon und so leid einem das tut. Ja, ich bin ja ein DRM-Gegner, aber das sind auch Hintergründe, warum dann zum Beispiel Amazon das macht. Weil die Alternative wäre dann kein Amazon-Video-Streaming von beispielsweise Lovefilm auf dem Tablet. Ja. Fertig. Das wäre die Alternative und das wollte dann Amazon eben auch nicht. Selber auch für Musik und so weiter, dass da eben spezielle Möglichkeiten eben genutzt werden und das OS eben voll und ganz da drauf abgestimmt ist. Da vielleicht dann auf wiederum für andere Sachen nicht hundertprozentig gut ist, wo eben ein, ich sag mal, Anführungszeichen Original Android eben besser wäre. Ja. Klar ist natürlich, dass zum Beispiel das Update-Verhalten ganz, ganz anders da ist. Wenn da eben 4.4 rauskommt, dann heißt nicht, dass ein neues Fire OS rauskommt. Das muss es auch nicht, weil das eben vom Art von dem Gerät her sagen wir mal, die Kundschaft, die angesprochen wird, ja, der Zielmarkt, verlangt nicht nach Updates. Die wollen davon nichts sehen. Ja, die wollen ihr Bücher lesen, ihre Filme streamen, ihr Musik hören und ein paar Spiele machen. Das war's. Ja. Grob gesagt. Und die brauchen nicht die allerneueste Version des Betriebssystems. Die wollen lieber, dass etwas stabil läuft und einfach läuft, von der Bedienung her einfach läuft. Und da ist ja auch das FireOS zum Beispiel gut. Auch gut zum Beispiel ist das MIUI V5 von Xiaomi. Xiaomi, ja, da klingelt's vielleicht bei einigen. Das ist der, das ist die Firma, zu der Hugo Barra gewechselt ist. Ja, der oft so die Amazon, die Android-Präsentationen gemacht hat bei Google. Und das war ja ein sehr schneller, ganz schneller Abgang von Hugo Barra. Die Hintergründe weiß man immer noch nicht, ist ja aber auch egal. War damals, fand ich, ein herber Verlust für die Android-Szene. Und der ist zu Xiaomi gewechselt. Und da ist ja jetzt dieses neue MyFree TD, ja, das ein Quad-Core NVIDIA Tegra 4 hat und ein Quad-Core Qualcomm Snapdragon 800, ja, und sehr, sehr viele interessante Features, 5-Zoll Display, ja, 13-Megapixel Kamera, 3050 mAh Lithium-Ionen-Akku und, also es ist schon ein ziemlich schönes Telefon, ja, zusammen mit diesem MyCloud wird es propagiert, also auch da eine Konkurrenz zu Google. Und das kommt eben mit der MIUI V5. Und da kann man echt nicht mehr erkennen, dass das ein Android-Gerät ist. Ja, vielleicht oben der Statuszeile kann man sich vielleicht noch denken. Aber das war's. Vollkommen anderes Design, ja. Und da weiß ich auch nicht, ob man das jetzt als Fork bezeichnen soll, ja, oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine Total Conversion und Hugo Barra unterstützt jetzt eben auch diese Entwicklung da von. Ich finde es eigentlich, wie gesagt, sehr interessant, diese Dynamik, mit denen es da in China zur Sache geht, warum auch nicht das System so anpassen. Bei diesem MI3TD, da warten also auch Leute außerhalb von Japan drauf, dass das rauskommt, ja, weil es wirklich auch designmäßig, finde ich, ziemlich gut ist. Ja. Und ja, also ich finde selbst die Entwicklung ganz gut. Dieses System müssen wir im Auge behalten, jetzt wo Hugo Barra dort ist. Und das könnte unter Umständen sogar noch uns öfters begegnen. Also das ist auch ein Beispiel. Es gibt Dutzende von verschiedenen Forks in dem asiatischen Raum alleine von Android und da macht es auch wirklich Sinn. Ja, und von einigen würde ich mir wünschen, dass da ein paar Designelemente vielleicht übernommen werden, gerade bei diesem MIUI V5. Da würde ich mir ein paar Sachen wünschen für Android, für das Grund-Android designmäßig, dass da die Entwickler mal gucken. Ja. Bei den Forks, das muss auch nicht unbedingt so sein, dass die alles dann für sich behalten, ja, kann aber, je nach Lizenz, sondern oftmals gibt es auch was an die Community zurück, das wiederum dann verwendet werden kann, ob natürlich dann eben die Google-Entwickler das einbauen oder nicht, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber der Code ist jedenfalls da. Ja, jedenfalls oft. Ja. Kommt eben drauf an. Auch die haben natürlich, wie Google auch, mehr oder minder proprietäre Applikationen drauf, die nicht frei sind. Da kann man zum Beispiel sicherlich sagen, bei dem Kindle Fire ist es eben so, dass da sehr viel proprietäre Sachen drauf sind. Weshalb ja auch Amazon deswegen schon mal in der Kritik war. Aber wie gesagt, so ist es nun mal, Open Source Software kann man auch nutzen und je nach Lizenz dann eben auch benutzen, ja, um eben etwas zu verwirklichen. Und es ist auch richtig so, das ist okay so. Ja. Und auch hier, wie gesagt, proprietäre Zusatzprogramme, die nicht direkt im System sind, aber auch einige Teile zum System kann man durchaus noch vertreten, bis zu einem gewissen Maße. Ja, ich weiß, Richard M. Stallman wird jetzt hier durchdrehen und er lehnt das komplett ab, sowas, lehnt auch Android komplett ab, weil Android eben auch nicht 100% offen und frei ist. Ja, ich möchte gerne die Frage jetzt beantworten, ob das geht oder nicht. Ja, 100% frei beim Android oder beim Telefonbetriebssystem, ja, weil ja da auch gewisse Anforderungen von den Netzbetreibern her erfüllt werden müssen. Aber sicherlich ist es ein erstrebenswertes Ziel, nur man sollte das jetzt nicht unbedingt immer nur negativ sehen. Also ein Fire OS von Amazon kann ich mir genauso vorstellen wie die Benutzung von einem normalen Android-Gerät. Ja. Also wer mit Amazon grün ist und dessen Inhalte konsumiert, der hat da sicherlich nichts dagegen. Ja. Übrigens, weil wir gerade beim Kindle Fire sprechen, oder vom Kindle Fire sprechen, vor kurzem war ja der Kindle Fire HD für 99 Euro im Angebot. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es kostet jetzt wieder 129. Dafür gibt's jetzt momentan, ich weiß nicht wie lange, es kann auch nur noch ein, zwei Tage sein, den Kindle Fire HDX mit 16 GB Version für momentan nur 199 Euro. Aber noch, also nochmal einen Tacken günstiger. Und schlecht ist das Teil auf keinen Fall. Ich habe die technischen Daten ja schon mal in der Sendung erwähnt. 16 GB, nur WLAN natürlich, die 199 Euro Version. Und Quad-Core-Prozessor, schneller Quad-Core-Prozessor mit 2,2 GHz, 2 GB RAM-Arbeitsspeicher, ja, da geht schon was. Ein HDX-Display 1920 mit 1200 Bildpunkte Auflösung bei 7 Zoll. Das machen 323 Pixel per Inch. Und hier laut Aussage Amazon eine farbgetreue Darstellung, 100% sRGB, das wäre mal gar nicht schlecht für manche Druck oder für manche Publikationen, wäre das schon wünschenswert, ja, wer da genauer hinguckt. Ja, also auf jeden Fall ist das schon mal eine Sache, wo man durchaus auch in Betracht ziehen kann, wenn man ein Tablet sucht, ja, nicht nur die reinen Android-Gerät. Und das ist ja schön an Android, dass man daraus auch was anderes machen kann, auch wenn es vielleicht so vorher nicht so vorgesehen war. Ja, gut, also, da würde, schade, das ist so ein Thema, da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass ich hier noch einen Gesprächspartner habe in der Sendung, mit dem ich da ein bisschen darüber sprechen könnte, weil es halt doch ein Thema ist, wo es sehr viele unterschiedliche Positionen gibt, denke ich mal, was diese Forks oder die Total Conversions eben von Android an betreffen. HTC Sense ist ja auch eine Total Conversion, wenn man will, und genau wie das TouchWiz, ja, da ist vom normalen Android kaum noch was übrig, ja, vielleicht noch die Systemeinstellungen, und selbst das bei Samsung meistens nicht. Also, es ist eine Geschichte, wo sicherlich hier zwei Welten aufeinandertreffen, und das Optimum wäre natürlich ein total freies, offenes System, aber ich habe so meine Bedenken, dass wir das jemals bekommen würden. Ja. Ich komme jetzt einfach mal zu den News. GTA San Andreas gibt's jetzt bald für Android-Geräte. Und wer die Publikation von Rockstar kennt, der weiß, was das heißt. Einige wenige Android-Geräte werden unterstützt werden, der Rest schaut mal wieder in die Röhre. Ja, ich habe da schon mehr als einmal drüber gemotzt, über die Entwicklerfertigkeiten von den Studios, von dem Entwicklungsstudio dort. Das war ja ganz schlimm, war es ja auch bei der GTA 5 App, diese iFood App, eine Katastrophe. Ich hab's jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ein Update gegeben hat, dass sie ja mal einigermaßen richtig funktioniert. Aber auf jeden Fall, die Vorgänger waren ja auch schwierig. GTA 3 beispielsweise, weiß sie die immer nur für eine Handvoll Geräte, die und die anderen wurden nicht unterstützt. Das heißt, nicht an Konventionen gehalten. Aber trotzdem, GTA San Andreas wird herauskommen, steht auch hier schon Für bestimmte iOS, Android, Kindle und Windows-Geräte. Für bestimmte. Ja, da sieht das aus. Erwartet wird es noch im Dezember jetzt. Könnt ihr euch also schon mal drauf gefasst machen. Teuer sind die meistens nicht, aber das kann sich natürlich hier auch ändern bei San Andreas. San Andreas ist ja eins der beliebtesten GTA-Spiele, oder das einiges der beliebtesten, eines der beliebtesten Teile der GTA-Reihe. So, ja. Und da dürften sich also jetzt viele freuen, dass es dann auch für Android erhältlich ist. Daumen drücken, dass das Gerät unterstützt wird. Schaltet euch dann nochmal auf den Laufenden. Keine Panik. Ja, was Unschönes ist noch gemacht worden, ja, von Google. Und auch da ist dann hier auch wieder so eine Sache, ja, wo man sich dann fragt, ja, vielleicht ist es ganz gut, dass es Forks gibt, weil wenn das so weitergeht, dann kann man vielleicht nochmal überspringen und trotzdem noch bei Android bleiben. Ja. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz so schlimm, wie jetzt viele hier machen in den Medien beziehungsweise in den Foren vor allem. Da geht's ja richtig rund. Ja. Google schmeißt den Cyanogen-Mod-Installer ja, aus dem Play Store raus und das war für viele richtig schlimm. Ja. Also ich finde es unschön, ja, dass das so gemacht wurde. Man ist an den Entwickler allerdings auch herangegangen, hat gesagt, das verstößt gegen die Nutzungsbedingungen, bitte entfernet die App oder wir müssen es machen. Ja. Und der Entwickler hat es dann eben auch entfernt selbst. Ja. Von daher war es noch gesittet abgelaufen, ja, kann man nichts sagen. Leute haben sich jetzt aufgeregt, weil die da ja, so eine Intention sehen, dass Google eben verhindern will, dass man das CyanogenMod installiert. Es ist mal halt so, auf dem Play Store surfen unbedarfte Nutzer. Ja, das ist der offizielle Store. Ja, von Google. Und das heißt, jeder, der ein Android-Gerät hat, ein offizielles, kann oder kommt da in diesen Store rein und findet unter Umständen dieses CyanogenMod-Installer mit einem schönen Text, was da alles damit machbar ist. Ja, und oh. Ja, dann klickt man mal aufs Install. Ja, gut, man muss noch einen Windows-Installer installieren. Da werden die meisten dann schon ein bisschen skeptischer. Ja. Aber nicht auszuschließen, dass das dann auch noch ein paar machen und auf einmal, wupp, wird das Handy gerootet, haben ein neues System drauf und dann kommen hier die Beschwerden bei Google, nachdem ich das installiert habe, geht jetzt gar nichts mehr, ja, oder geht das nimmer, ist das nicht richtig, hier ist ein Bug und es alles kommt zu Google, ja, kommt auf Google ein, auf Android zurück. Weil die Leute eben davon ausgehen, dass, ja, das war ja im Android Store, das, da muss man installieren, klicken und dann muss das Ding funktionieren, was immer das auch ist, ja, keine Ahnung. Die Leute sind nun mal so blauäugig, ja. Man kann es nach wie vor installieren, Leute, also keine Panik, schon wieder muss ich sagen, ja, keine Panik, auf die Webseite gehen, ja, und dort den Installer direkt herunterladen. Ja, sowohl die App als auch der Windows Installer sind dort auf der Seite verfügbar und damit könnt ihr das ganz normal machen. Ja, man muss natürlich die Software Sources auf unbekannte Paketquellen einstellen, klar. Ne? Aber ich sag mal, wer das nicht kann, der sollte sich das auch nicht installieren. Ja, hört sich immer so böse an, aber es ist nun mal so. Auch diese ganze Geschichte mit diesen automatischen Routen installieren und so weiter, da kann man nur hoffen, dass man ein Gerät hat, das auch voll unterstützt wird. Sonst hat man auf einmal ein Gerät, wo man nichts mehr groß mit anfangen kann, wenn man kein Experte ist und das kann man dann nicht mehr anpricken, sozusagen. Ja? Und dann hat man's. Ja? Die Chance ist zwar hier gering, aber es wird auch immer wieder gewarnt davor, vor diesen One-Click-Installern oder eben wie dieser hier, weil es einfach zu leicht ist, da kommen dann eben auch unbedarfte Benutzer in die Versuchung, das zu machen, ohne zu wissen, was sie eigentlich tun. Und dann am Schluss, ja, gibt dann unter Umständen das große Erwachen und dann ist das Geschrei groß. Also jeder, der will, soll das ruhig machen. Ja, ich finde es auch gut. CyanogenMod gefällt mir immer besser. Aber es ist jetzt keine große Sache, finde ich, dass es aus dem Google Play Store rausgeschmissen wurde. Und für, wie gesagt, für diese unbedarften Benutzer ist es wohl eher positiv als negativ zu sehen. Ja, bevor die sich einfach ihr Gerät schrotten auf einmal. Ja, also das ist einfach eine Geschichte. Das darf man nicht ganz so schlimm sehen. Außerdem, klipp und klar, es verstößt ganz klar gegen die Nutzungsbedingungen des Play Stores. Ja. Es gibt viele Play Stores, viele App Stores, ja, und man ist nicht auf den von Google angewiesen und man kann eben auch dieses Sideloading machen, das heißt also Apps von der Webseite herunterladen und manuell installieren. Auch das ist möglich. Von daher, ja, es ist nicht der Himmel jetzt, ist nicht runtergefallen. Ja. Es ist nicht auf die Android-Nutzer ihr Köpfe geknallt. vielleicht ein guter Grund für Google das zu machen ist, dass es zum Beispiel auch jetzt bekannt wurde, dass CyanogenMod, ja, das WLAN und Bluetooth des Nexus 4 funktionsunfähig machen kann, Leute. Also aufpassen, wenn ihr bereits ein Android 4.4 drauf habt, KitKat, und wollt jetzt im Moment ein CyanogenMod 10.2 installieren mit diesem automatischen Installationsprogramm, dann ist die Chance extrem hoch, dass euer WLAN und euer Bluetooth nicht mehr funktioniert. Und Hintergrund ist der, dass es gibt ja zwei verschiedene Firmwares, ja, einmal die Firmware des Funkmoduls und einmal die vom Betriebssystem, ja. Mit dem Updaten des Betriebssystems, mit dem offiziellen, da wird auch eine neue Funkfirmware drauf gespielt. So, wenn ihr jetzt aber das CyanogenMod drauf macht, dieses CyanogenMod ist für 4.3.1 ausgelegt und noch nicht für die neue Funkfirmware und damit gibt es Probleme. Ja, WLAN und Bluetooth sind eben dann lahmgelegt, das ist ein offensichtliches Problem, möglicherweise gibt es sogar noch andere Sachen, zum Beispiel immer wieder gern, ja, das Ein- und Ausbuchen aus verschiedenen Diensten, ja, also das heißt verschiedene Sendestationen, nicht Diensten, sondern verschiedene Sendestationen oder verschiedenen Geschwindigkeitstypen, also GPS, Edge, DSPA und so weiter und so weiter, dass es da eben auch Probleme geben könnte. Also vorsichtig damit, wenn ihr 4.4 habt, noch nicht CyanogenMod installieren, wartet lieber noch ein bisschen, bis eben hier der Installer dann angepasst wird, damit es auch die passende Version zu der Funkfirmware, zu der neuen, dann installiert. Ja. Seht ihr? Also das ist alles nicht so einfach. Auch wenn es mit einem Klick ruckzuck geht, ja, ist nicht immer hundertprozentig gesagt, dass da nicht was schief gehen kann. Was anderes ist zwar noch sehr interessant, wenn es auch nur am Rande mit Android zu tun hat, und zwar Sailfish OS schickt sich an, weil wir gerade von Forks vorhin gesprochen haben. Es ist hier kein Fork, aber es basiert ebenfalls auf einem Linux-Kernel, eine eigene Entwicklung sozusagen, ja, wenn man es so sagen möchte, und hier wird versprochen, ein wirklich offenes Mobile Operating System. Wie gesagt, wie offen das dann wirklich sein kann, ja, das lassen wir noch dahingestellt sein. Versprochen wird hier, dass Android auch kompatibel läuft, möglicherweise mit einem Emulationslayer, was nicht verwunderlich wäre, denn Linux oder am Linux-Kernel wird ja gearbeitet, damit eben eine Android-Emulation quasi direkt oder Apps sogar direkt ablaufen können unter Linux. Da sind die schon ziemlich weit, ja, und das wird in Zukunft weiter forciert. Also zusätzlich zu den nativen Sailfish OS Apps sollen dort dann eben halt auch Android Apps drauf laufen. Ja. Und hier muss ich sagen, das ist eine gute Idee. Sailfish OS macht hier auf mich auch einen guten Eindruck. Ja. Live-Multitasking, sehr, sehr schön. Und das Telefon, das damit angeboten wird, ist auch okay. Haut mich jetzt als High-End-Verwöhnten jetzt nicht gerade vom Sockel, aber immerhin ein 4,5 Zoll IPS QHD-Display mit Gorilla Glass 2, 8-Megapixel-Kamera, 2-Megapixel-Front-Facing-Kamera hingegen, es wäre gut, 16 GB Speicher, 1 GB RAM, brr, gut, okay, warten wir mal drauf, wie das aussieht, weil Sailfish OS könnte ja auch sein, dass es viel weniger Arbeitsspeicher braucht als Android. Micro-SD-Slot ist auf jeden Fall drin. Und Sailfish OS in der Beta-Version jetzt ausgeliefert, ist noch nicht ganz fertig, ja. Dann GSM, 3G, 4G und LTE. Ja, nicht, aber nicht überall. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Wenn die sagen, vollkommen offenes System und dann ist LTE vorhanden, möglicherweise sagen die dann, okay, die LTE-Funkfirma, die du mir da nicht mit nennen, ja, das tun wir außerhalb von unserem System sehen und dann könnte man das vielleicht noch so hindrücken. Ja. 399 Euro ist gar nicht schlecht für das Startgerät davon. Und wie gesagt, optisch sieht es schon schön aus. Ja. Und da bin ich auch gespannt, wie das denn aussieht. Und ich muss unbedingt so eins in die Finger kriegen. Das wäre doch was von dem Markus, ja? Markus hier, das Jolla von Jolla.com, ja? Und powered by Sailfish OS, ja? Vielleicht kannst du ja mal deine Finger da ausstrecken, ja, zu diesem Gerät, ne? Auch interessant, der Chef des finnischen Smartphones-Herstellers Jolla, der Tomi Pienimäki, der hat auch angekündigt, dass es durchaus möglich ist, auf Android-Geräten das Sailfish OS zu installieren, ähnlich wie das auch mit dem Ubuntu Phone gehen soll. Da heißt, man kann es also flashen. Das wäre auch eine interessante Geschichte. Verkauft werden soll das nicht, aber man möchte auch nicht irgendwie was machen, damit es nicht gehen sollte. Und von daher kann man davon ausgehen, dass es mehr oder mehr früher oder später auf verschiedenen Android-Handys möglich sein wird, Android runterzuschmeißen, stattdessen das Sailfish OS drauf zu machen. Müssen wir mal sehen, wie das dann aussieht, mit welchen Telefonen das auch klappt. Ich denke mal, die Nexus-Reihe wird da drauf sein, wird da dabei sein, bestimmt. Aber hier ist es auch wieder so eine Geschichte, interessante Entwicklung momentan. Und die Android-Kompatibilität, die lockt natürlich mal zu probieren. Ja. Im Gegensatz zu Ubuntu Phone, da gibt es keine richtige Kompatibilität zu Android, jedenfalls noch nicht. Das wird sicherlich noch kommen. Ah, das mit dem Sailfish, das hört sich dann schon wieder sehr interessant an. Gut. Das meistkritisierte an dem Nexus 5 war bisher die Kamera. Ja, die soll so schlecht sein und überhaupt. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht von den Bildern, was ich bisher gesehen habe. Aber die Software, die könnte sich noch ein bisschen verbessern. Es gibt Hoffnung. Ja, eine neue Kamera-API, ja, wird jetzt oder ist jetzt bestätigt worden. Und damit kann man bestimmte Funktionen von Android 4.4 und dem Nexus 5 deutlich besser ausnutzen, auch für Entwickler von anderen Apps, so dass dann zum Beispiel eine exzellente Kamera-App gemacht werden könnte, die jede Menge Funktionen drin hat und der eingebauten weit überlegen ist. Das wäre also durchaus machbar. Und auch da kann man mal drauf gespannt sein, was sich daraus dann entwickelt. Für die Entwickler ist das eine große Sache, diese neue Kamera-API, weil ja nicht nur Fotografie oder Fotoprogramme eben dann davon profitieren könnten, sondern zum Beispiel auch Programme, mit denen gescannt wird, also zum Beispiel Barcode-Scanner, ja, und Ähnliches, ja, dass hier mehr Möglichkeiten gibt, auf diese Sachen zuzugreifen. Natürlich wird es da hauptsächlich um die Fotofunktionen gehen, Burst-Modus, HDR-Plus-Modus und so weiter, dass die schön benutzt werden können von anderen Apps. Also nicht schlecht. Und dann wird dann auch sicherlich so ein bisschen die Kritik verstummen, denke ich mal. Humble Bundle 3. Ja, ich habe ja schon letzte Woche angekündigt. Das ist so ein richtiger Dauerbrenner hier bei mir, ne? dass da noch zwei Spiele hinzukommen werden und es wurden tatsächlich oder dass noch einige Spiele hinzukommen werden. Es kommen tatsächlich noch welche dazu. Wer also im Moment liegt der Durchschnitt bei 5,42 $. Wer da also drüber war, der bekommt noch jetzt ein Spiel namens Hundreds. Spider, The Secret of Price Manor und Desert Bus. Also ich sage es gleich, Desert Bus, der Sinn schließt sich mir nicht. und naja, okay, vergessen wir es einfach. Ja. Spider, The Secret of Price Manor hingegen, das ist schon ganz interessant. Das ist also ein Adventure, das man aber quasi als Spinne erlebt, ja, und man muss sich hier durch die entsprechenden Szenarien weben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und da ja, Fliegen fangen und so. Wieso das allerdings ein Adventure sein soll, auch das habe ich noch nicht ganz so begriffen. Vielleicht ja, weil man eben mit diesen Spinnennetzen da eben auch Rätsel lesen muss. Wie kommt man jetzt weiter und überhaupt, was macht man? Aber ich würde es trotzdem jetzt nicht unbedingt als typisches Adventure einstufen, so leid mir es tut. Aber ein schönes Spiel ist es dennoch, wenn man nicht gerade eine Arachnophobie hat, dürfte es alles wunderhübsch sein. Ja. Hundreds hingegen, das ist so eine Sache, da muss man ja bestimmte Anzahl von Kreisen so groß machen, ja, dass man dann letztendlich auf die 100 kommt, ja. Also je größer der Kreis ist, desto höher ist die Zahl in dem Kreis und man muss eben dann auf diese 100 kommen. Die Kreise dürfen sich aber beim Großwerden nicht berühren und das ist eben manchmal gar nicht so leicht. Gar nicht schlecht, das Spielprinzip, was ganz, ganz Neues. Entweder liebt man es oder man hasst es. Ich bin eigentlich davon recht angetan, ja, weil es eben, wie gesagt, mal was anderes ist. Es wird in den weiteren Levels auch noch wirklich extrem schwierig und es gibt genug Levels dafür, ja. Also man kann es als Puzzle-Game sicherlich einordnen, minimalistisch, ganz, ganz klar, ja, und ein Zeitkiller könnte es auch werden, ja, genau wie das Spider, The Secret of Price Manor. Also die beiden gibt es jetzt auch noch zusätzlich im Humble Bundle. Damit sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele für sage und schreibe $5,42 Mindesteinsatz zu bekommen. Wie ihr wisst, ihr könnt bei Humble Bundle so viel zahlen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch $1 zahlen, ihr könnt aber auch 10 oder 20 oder $30 zahlen. Das bleibt vollkommen euch überlassen. Was wollt ihr den Entwickler geben für die Spiele? Ja. Und vier Spiele kriegt ihr diesmal auf jeden Fall, egal was ihr bezahlt. Ja, Epoch, Rhymed, Capsule, Spelltower und Swartigo. Spelltower ist absolut der Hammer, finde ich. Und ja, da könnt ihr dann eben das kaufen und wer, wie gesagt, mehr als $5,42 macht, der bekommt dann noch Ridiculous Fishing, Kingdom Rush, Hundreds, Spider of Secret Manor, Secret of Price Manor und Desert Bus dazu. Desert Bus könnt ihr wieder vergessen. Dazu gibt's übrigens auch noch im Preis mit drin die kompletten Soundtracks, sofern das der Programmierer anbietet, ja. Also Spider ist mit dabei, die Hundreds ist mit dabei, Desert Bus um Himmels Willen. dann Kingdom Rush ist dabei, Ridiculous Fishing Soundtrack, der Rimmed Capsule Soundtrack und der Swartigo Soundtrack ist dabei. Gut, also Humble Bundle 3 gibt's noch jetzt einen Tag und eine Stunde ist noch verfügbar. Müsst ihr euch also ranhalten, wenn ihr das jetzt leider erst später in der Woche hört, den Podcast, dann kann es sein, dass es schon vorbei ist. Sorry, sorry. wo sind wir? Momentan viele Angebote im Play Store. Zu der verrückten Cyber Monday, Black Friday und was weiß ich alles, hat Google einiges momentan im Angebot im Play Store, auch bei uns. Ja, vor kurzem war, ich weiß nicht, ob es noch gültig ist, die 3-Fragen-Folge 165, die ganz neue, für 1,99 € im Angebot. Absoluter Hammerpreis. Weiterhin gibt's über 100 Bestseller-Books, Bücher für bis zu 75% günstiger. Auch bei uns sind da einige Titel dabei. Und das finde ich auch äußerst schön. Und auch viele Apps sind reduziert. Einige davon sind schon wieder teurer geworden. Müsst ihr euch mal durchklicken. Schaut mal hin, auch bei Google Plus. Der Stefan Keuschel tut immer wieder mal gern darauf hinweisen. Ja, da habe ich übrigens auch gesehen mit der 3-Fragezeichen-Folge, dass die günstig gibt. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal hier einfach mal im Play Store mal rumzugucken. Ja, momentan werdet ihr bei einigen Apps euch die Augen reiben, wie günstig das ist. SwiftKey gibt's glaube ich auch noch vergünstigt. Keyboard ist sogar kostenlos im Moment und so weiter. Also halt euch mal ran und guckt mal schnell. die PS4-App, die ist ja seit einiger Zeit schon verfügbar. Jetzt ist auch die PS4 verfügbar, mehr oder minder. Ja, gab ja hier Schlägereien bei der Eröffnung, mit vielen Verletzten übrigens, ja, der absolute Hammer. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe das noch nie gesehen. Das ist eigentlich bei fast jedem neuen Konsolenstart so gewesen, wenn so eine neue Konsolengeneration kommt. Mittlerweile müssten es eigentlich die Firmen lernen. Ich habe mich da schon ausführlich drüber aufgeregt in der Rios Wochensicht. Aber offenbar sind die lernresistent. Aber zu dieser PS4, für die Leute, die sie jetzt endlich ergattert haben, da gibt's auch eine App dafür, eine offizielle. Damit kann man etliche Funktionen vom PlayStation Network nutzen. Zum Beispiel auch die gucken, ob die was für einen Status die Freunde gerade haben. Ja, die ganzen Trophäen kann man nachschauen, ja, und angucken. Man kann sogar chatten mit seinen PSN-Freunden, also so, als ob man online wäre auf der PS4 und so weiter und so weiter. Auch wenn es hier nicht dabei steht, ich glaube, das ist auch für PS3-Nutzer interessant, weil es hier hauptsächlich ums PlayStation Network geht. Aber was nicht geht auf der PS3 oder mit der PS3 ist natürlich die zweite Screen-Funktion. Ja, nämlich dadurch wird das Handy oder das Tablet mit dieser App und der PS4 zu einem zweiten Bildschirm. Ja, mal wieder bei Nintendo abgeguckt. Aber so wird es sein, oder so ist es, wenn das Spiel das unterstützt. Das heißt, man kann da zusätzliche Funktionen machen, quasi mit dem Tablet, ja. Was da in Zukunft noch alles kommt, da ist natürlich Tür und Tor offen. Zum Beispiel, dass ein zweiter Spieler da noch besondere Aufgaben erledigt, dass man vielleicht was unterwegs noch macht oder eben ein zusätzlicher Screen hat, wie so, ja, eben wie ein HUD oder sowas, ja. Beispielsweise könnte man sich das so vorstellen, bei GTA 5 hat man ja das Handy, das man einblenden kann in den Bildschirm, in den normalen Bildschirm. Stellt euch mal vor, ihr habt dann ein Handy, ja, und dann wird euer Handy quasi zu dem In-Game-Handy, ja, von dem Protagonisten dort, und ihr braucht es nicht mehr aufzurufen, sondern könnt einfach das hier so am eurem Handy machen, als ob das Handy der Spielfigur wäre. Gar nicht schlecht, ne? Bisschen kompliziert das jetzt auszudrücken, aber es gibt jedenfalls sehr viele Möglichkeiten. Die Anwendung hat momentan 4 Sterne. Es gibt allerdings viele Leute, die ziemlich sauer sind. Also dieselbe App, wie gesagt, die hatte ich auch schon für die PS3 installiert, war allerdings da enttäuscht, ja, weil das auf dem Galaxy Tab noch nicht mal skaliert hat, die Anzeige, ja, also es war furchtbar, da hat man so Mini-Anzeige gehabt, auch auf dem 7-Zoll-Tablet, ich hoffe, das ist mittlerweile, oder ich bin sicher, dass es mittlerweile, gemacht, oder geändert worden, ja. und so weiter. Allerdings, wie gesagt, es ist ein Zugang auf jeden Fall vorhanden für die PS4 und für die Funktionen, auch für die PS3 beziehungsweise für das PlayStation Network könnt ihr dann schon einiges damit machen, die PlayStation App. Offiziell von Sony Entertainment übrigens, wenn ihr PS4-App eingibt, seht ihr jede Menge. Nur die von Sony Entertainment ist die, die ihr braucht, wenn ihr dann auch alle Funktionen nutzen wollt. Was haben wir noch? Ja, hier. Haha, E-Plus. Wer eine E-Plus-Karte in seinem Android hat, der darf sich jetzt freuen. E-Plus hat nämlich ab dem 1. Dezember, ja, die 42 Megabyte vom Stapel, Megabit, Entschuldigung, vom Stapel gelassen. Schaltet also alle Karten, auch Prepaid-Karten, haltet euch fest, auch Prepaid-Karten frei, dass ihr die maximale Geschwindigkeit im E-Plus-Netz nutzen könnt von 42 Megabit. Ja, zumindest theoretisch. Ihr müsst natürlich auch dort dann euch aufhalten, wo diese Werte erreicht werden können. Ja, und wenn ihr in einer Großstadt seid, Ballungszentrum, und dann ist es unwahrscheinlich, dass ihr jemals die 42 Bit, Megabit auch nur annähernd erreicht. Aber zumindest in der Theorie ist es möglich. Bisher waren die meisten Karten ja auf 7,2 Megabit beschränkt im maximal schnellsten Modus. Bei einigen Karten sogar 3,8 Megabit. Dem will jetzt E-Plus eben einen Riegel vorschieben, damit eben hier der Ruf vom E-Plus-Netz nicht weiter geschädigt wird. Deswegen hat man generell alle Karten von allen Anbietern freigeschaltet, dass die eben mit 42 Megabit funktionieren. Gut. Ihr könnt euch schon denken, dass es natürlich nicht ganz so einfach ist, ja, dass da die Netze auch überlastet werden können. Von daher, ihr dürft jetzt nicht hoffen, dass ihr jetzt wirklich 42 Megabit erreicht. Aber ich finde, die Geste ist ganz gut und zumindest die theoretische Möglichkeit ist da. Das finde ich ein positives, ein gutes Zeichen von E-Plus. Da muss man den Hut davor ziehen, dass sie sich da den Mut gefasst haben und trotz den Beschränkungen dieser Prepaid-Karten, die es normalerweise gibt, hier diesen Zwischenhändlern und so, dass die da alle aufgelöst sind und dass es dann tatsächlich geht im E-Plus-Netz. Also das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, Wahnsinn. Ich bin allerdings immer noch skeptisch, ja, nicht bevor ich jetzt irgendwelche Bestätigungen höre, ja, weil ich frage mich immer noch, wie so eine 3,6 Megabit Einschränkung von einem Prepaid-Kartenprovider dann auf einmal aufgehoben werden sollte. Ich dachte immer, diese Beschränkung macht der Prepaid-Kartenbetreiber, wie jetzt E-Plus die aufheben kann, selbstständig. Weiß ich gar nicht. Ja. Wenn die das können, super, klasse. Dann wurde an alle, und so heißt auch in dem Artikel übrigens hier auf Heise, ja, ist der, dass eben alle Bestandskunden einfach jetzt ihre Karten aufgewertet bekommen haben. Irre. Übrigens, um natürlich, genau, um natürlich so eine Kleinigkeit, um natürlich die 42 Megabit Sekunde zu erreichen. Ja, braucht ihr natürlich auch ein Telefon, ein Handy, das diesen Geschwindigkeitsstandard unterstützt. Ja, aber immerhin wird dann so viel wie möglich für euer Handy unterstützt. Ja, das ist immer so eine Sache. Ja, es gibt ja verschiedene Standards. Nicht alle Handys könnten die 42 Megabit überhaupt erreichen. Genau. Ha! Ja, das Wichtigste zum Schluss immer, ne? So, für gefrustete Nexus 4-User habe ich eine Empfehlung, den HoloLauncher. Ja. In den Community-News kommt das Thema nochmal zur Sprache. Der HoloLauncher war für mich jetzt die einzige Möglichkeit, wie ich diese verdammten transparenten Leisten oben und unten bekomme. Ja. Das hat mich nämlich so genervt, ihr wisst, ich bin ziemlich sauer deswegen, wegen dem Mist, was Google da gebaut hat. Der HoloLauncher repariert es zumindest mal auf dem Launcher-Screen, dass ich hier den Google Experience Launcher installiere, wo die App, wo die Search-App quasi der Homescreen ist. Das mache ich nicht. Ja, ich nutze die Google-Suche eigentlich so nicht mehr. Nimm die Startpage.com lieber. Und deswegen war mir das jetzt ein bisschen suspekt, das so zu machen. Der HoloLauncher bietet einen separaten Launcher, unabhängig von einem Google Search App, und bietet eben auch diese transparenten Leisten oben und unten. Damit sieht das Display gleich viel, viel größer aus. Leider, ich weiß nicht, wie das ist. Einige Apps müssten meiner Meinung nach auf dem Nexus 5 ebenfalls transparente Leisten oben und unten unterstützen. Ja. Alle, die ich jetzt hier probiert habe mit dem HoloLauncher, gehen aber in den normalen Modus offenbar. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Launcher liegt oder einfach nur deswegen, weil ich keine App habe, die das unterstützt. Ja. Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das aber auch eine Einschränkung. Müsste ja eine API vorhanden sein dafür, um das zu machen. Mich nervt zwar, aber der HoloLauncher ist eine gute Alternative. Der ist schnell, braucht nicht so viel Platz, ist also auch schlank und rank, ja. Weil das ist ja auch so eine Sache. Dann wird ja versprochen mit KitKat 4.4, ja, stromsparend und schnell, sehr schnell, ja, und das kann man wohl auch durchaus sagen, aber dann muss man sich einen Third-Party-Launcher installieren, der vielleicht alles wieder zunichte macht. Ja, so ein riesen aufgedunsenes Teil. Klar, dass ich damit nicht zufrieden werde. Der HoloLauncher hingegen ist noch in Ordnung. Ich konnte jetzt gut ein paar Ruckler gibt's, ja. Aber ansonsten konnte ich jetzt keinen höherer Stromverbrauch oder ähnliches feststellen. Ich benutze den HoloLauncher ja schon sehr lange auf meinem Galaxy Tab, war eigentlich immer zufrieden. Jetzt bin ich traurigerweise dazu gezwungen, den HoloLauncher auch auf einem Standard-Android-Gerät zu benutzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf dem Nexus 4 mal den Launcher ersetzen muss, weil Google unfähig ist, die Transparenzleisten auch auf dem Nexus 4 zu machen. Ja, unglaublich, Frechheit. Aber okay, was soll's. HoloLauncher ist hier, brauche ich mal auch nicht die Spy Google Search App als Launcher hier ins Gesicht klatschen zu lassen. Und damit muss ich mich eben jetzt da zufrieden geben. Ja. Wie gesagt, da wird noch was in den Community News drüber gesagt, komme ich gleich dazu. Dann noch erfreuliche Nachrichten von dem Oppo N1. Oppo N1 ist ja das erste Telefon, das mit standardmäßig mit der Cyanogen Mod ausgeliefert wird. Also kommerziell Cyanogen Mod, Wahnsinn mit dem Oppo N1. Und verfügbar für etwa 449 Euro soll das sein am 10. Dezember. Ja. Und das hört sich gut an. Ich hoffe, dass das auch noch von anderen Anbietern ins Sortiment genommen wird. Momentan wird es wohl nur über die Seite von Oppo selbst vertrieben. Ja, ich guck gerade mal im Hintergrund hier auf einer anderen Seite, ob das da schon drauf ist, schon was zu sehen ist. Nein, das Oppo Find 5, aber es geht hier ums Oppo N1. Ja. Gut. Da muss man das noch direkt auf der Seite von Oppo bestellen. Ist aber kein Problem. Wie gesagt, die liefern nach Europa ganz normal aus. Und auch das ist hier eine wirkliche Alternative. Ja, und ha, kann man eigentlich jetzt Cyanogen Mod als Fork bezeichnen? Ja, oder als Total Conversion? Ja, was kann man das mal eigentlich machen, ne? Ja, als Mod halt. Ja, genau. Also für mich ist es eigentlich ein Fork. Ja. Und wenn das jetzt kommerziell eingesetzt wird von Oppo, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch, dass es dann sich vielleicht auch sogar noch ein bisschen weiter entfernt. Also das Oppo N1 nochmal ganz kurz, ich habe es schon mal gesagt, 5,9 Zoll Display, das gefällt mir besonders gut, weil es eben ein sehr großer Bildschirm hat. 1080p, 1,7 GHz Snapdragon 600 Prozessor, das ist leider ein kleiner Wermutstropfen, ja. 2 GB RAM ist schon wieder gut, 632 GB Speicher, 13-Megapixel-Kamera ist auch in Ordnung. Die hat übrigens eine Besonderheit, die kann man drehen. Ja, das oben ist quasi ein Stück am Handy, das man drehen kann, so dass man sich auch nicht der Hals verrenken muss, ja, wenn man mal aus einer irgendwie anderen komplizierteren Position ja mal ein Bild machen will. Sehr schön. Und auch super ein Touchpanel auf der Rückseite des Gerätes. Ja. Auch das finde ich äußerst interessant, so dass man hier auch Funktionen hat auf der Rückseite vom Gerät und das wird sicherlich noch für einiges Aufsehen sorgen. Ne? Schade, dass der Prozessor nicht ganz so gut ist, aber ich denke, das ist wirklich eins von den besseren Handys. Kann man sicherlich noch zur Oberklasse zählen. So, jetzt komme ich mal zu den Community-Geschichten. Der Ralf hat da mir nämlich einen ausführlicher Google Plus Post hier zukommen lassen. Und zwar schreibt er, mein Update auf 4.4 habe ich auch seit Freitag. Die Transparenz der Leisten habe ich ebenfalls vermisst. Als Launcher benutze ich deshalb den Nova Launcher. In der Beta-Version sind dort die transparenten Leisten schaltbar. Welchen Launcher benutzt du? So ganz kurz hier, darf ich mal zwischendrin unterbrechen. Ja, der Nova Launcher, der geht auch in der Beta-Version, in der offiziellen Version leider noch nicht. Ja. Ich weiß ja jetzt, habe jetzt nach langem Durchringen den Holo-Launcher auf meinem Nexus 4 installiert. Und ja. So, weiter mit dem Post vom Ralf. Google Currents ist bei mir verschwunden, war bei mir vorher aber nicht deaktiviert. Gibt's gleich noch einen Kommentar dazu. Die ursprüngliche SMS-App ist bei mir noch vorhanden und funktioniert auch. Da ich dachte, sie wäre nach dem Update weg, hatte ich zuvor 8 SMS installiert. 8 SMS ist eine App. 8 SMS benutze ich auch weiterhin, denn die SMS-Integration in Hangout gefällt mir nicht. Ein Absturz hatte ich ebenfalls innerhalb von 24 Stunden nach dem Update. Seltsamer Zufall. Dann hatte ich dreimal und immer gleichzeitig die WLAN- und Mobilfunkverbindung verloren. In der Schnelleinstellungsübersicht war die Verbindung zwar vorhanden, aber orangefarbig dargestellt. Einmal musste ich sogar neu starten, damit Verbindungen wieder nutzbar waren. Umschalten in Flugmodus und die Aufhebung des Flugmodus reichte nicht aus. Der Akku hält gefühlt etwas kürzer, genau kann ich dies jedoch noch nicht beurteilen, jedoch ist der Stromverbrauch keinesfalls extrem gestiegen. Jetzt läuft das Nexus 4 seit einem Tag ohne Probleme, kein weiterer Absturz und die Funkverbindungen stehen. Dann kam noch der Kommentar hinterher. Seit dem Neustart des Nexus 4 am Sonntag traten bei mir keine Probleme mehr auf. Inzwischen hat sich auch eine längere Akkulaufzeit gezeigt. Der Fehler bei den Funkmodulen lag vermutlich an der Änderung, die Google dort vorgenommen hat. Nutzer, die nach dem Update 4.4 den CyanogenMod installierten, hatten ebenfalls Probleme, da damit auf die alte 4.3-Software der Funkmodule zugegriffen wurde. In Bezug auf Google Currents habe ich mich übrigens geirrt. Auch ich hatte Currents auf dem Nexus 4 deaktiviert und auch bei mir wird Currents bei den deaktivierten Apps angezeigt. Für mein Nexus 7 2013 ist seit Dienstag ebenfalls das KitKat-Update verfügbar. Das Nexus 7 habe ich jetzt noch nicht upgedatet. Das liegt aber nicht an KitKat, sondern ausschließlich an der WatchEver-App, die mit KitKat nicht funktioniert. What? Heieiei. WatchEver wäre eigentlich für Serienfans empfehlenswert, wenn sie endlich fähige Android-App-Entwickler einstellen würden, die ihre App pflegen und zeitnah eine neue Android-Version anpassen würden. Derzeit ist WatchEver für viele Android-Nutzer leider ein Ärgernis. Ah, die muss ich mir mal angucken. Habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Vielleicht mache ich mir hier eine Notiz für die nächste Sendung, ja, mal Watch Ever anzutesten. Ja. Und ja, gut. Also vielen Dank, Ralf, für die ausführlichen Erfahrungsberichte. Ja. Hier hast du an einer Stelle geschrieben, ein Absturz hatte ebenfalls innerhalb von 24 Stunden nach dem Update, seltsamer Zufall. Ja, das stimmt, das war bei mir auch so. Ja, ich habe das ja auch in der letzten Sendung gesagt, für die, die das nicht gehört haben. Da wurde ich hellhörig. Bis jetzt ging es allerdings ohne Absturz weiter. Ich kann das ganz genau nachvollziehen, weil bei mir, ich habe das Handy ja komplett verschlüsselt und wenn das Handy bei mir ein Reset macht, dann sehe ich das auf jeden Fall, weil der macht mich, da piepst dann nämlich, lässt das Display an und möchte natürlich die Eingabe haben. Früher hätte ich das gar nicht bemerkt, wenn er mal zwischendurch ein Reset gemacht hätte, ja, weil er dann gleich wieder hier ganz normal online geht und dann verfügbar ist und deswegen wird das jetzt gar nicht auffallen. Aber seitdem eben ist alles okay und ich kann auf jeden Fall nichts mehr Negatives sagen nach dem Update jetzt. So, sehe ich gerade, ich war sehr laut hier beim Sprechen. Ich hoffe, er hat mich trotzdem noch einigermaßen verstanden, sorry. Ich hatte wohl im Eifer des Gefechts wieder mal das Mikrofon zu nah am Mund, ja. Wenn ich das so richtig in Fahrt komme, dann ja, kennt ihr das ja, ne? Sorry. Okay, also, das war die Erfahrung vom Ralf. Und dann schreibt der Christian, Intel will Android zum zweiten Windows machen, Multi-Windowing, Dual Boot und 64-Bit. Ja, das ist auch so eine Geschichte, das war schon, das Gerücht war schon vor länger herumgegangen, ja, scheint sich wohl zu bewahrheiten, dass Microsoft plant, eben in ihren Handys auch auch Androids quasi mit installieren zu lassen, quasi so ein Dual-Boot-Gerät. Ist bestimmt interessant. Für mich ist das allerdings ein Zeichen dafür, dass Microsoft wirkliche Probleme hat und jetzt probiert mit der Schiene so, naja, man kann ja auch Android nutzen, ja, dann den dann Verkauf von den Windows-Phones anzukurbeln, ja. Aber gut, das ist nur eine Spekulation. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich ein Windows laufen haben sollte, ja. Also man Wenn, dann will ich vielleicht noch was Besseres als Android laufen haben, nicht irgendwie so noch Ballast auf dem Handy haben. Okay. Der Stefan hat hier in den geschickt ein Tablet Gigaset QV1030, ja. Der Name ist schon sehr interessant, ja. Gigaset steigt da jetzt in den Tablet-Markt ein. Das berichtet golem.de. Und die bringen jetzt ein 10,1 Zoll Tablet heraus, QV1030. Und ja, gut, von den Leistungsdaten, also der Preis liegt bei 370 Euro, eigentlich gar nicht mehr so weit weg vom Nexus 10. Ja. Naja. Ich weiß noch nicht genau, ja, wo da jetzt der große Vorteil sein soll, weil die Daten sind, okay, das Display ist gut, ja, 2560 mal 1600 Display, damit sind wir bei der Auflösung vom Nexus 10, aber wie gesagt, Auflösung ist eben nur ein kleiner Teil davon. Quad-Core-Prozessor mit Cortex A15, Cortex A15 Kernen, ja, mit 1,8 GHz, das wird wahrscheinlich vom Nexus 10 mit dem Dual-Core-Prozessor dann ausgestattet sind. Das weiß man aber auch noch nicht 100%. Also ich finde, das ist schon ziemlich weit aus dem Fenster rausgelehnt, was Golem da geschrieben hat. Ob im neuen Nexus 10 nur ein Dual-Core-Prozessor verwendet wird, das müssen wir mal abwarten. 2 GB Arbeitsspeicher bietet das Gigaset jedenfalls, genau wie das Nexus 10 wohl, wenn das neue Nexus 10 nicht auch mehr hat. Ja? Auch da müssen wir abwarten. Allerdings hat es einen Eingang für Micro-SD-Karten, das ist schon mal gut. Und das wäre wahrscheinlich ein Vorteil, weil ich glaube nicht, dass dass das Nexus 10 ein Slot hat für die Karte, ja, für eine SD-Karte, das glaube ich nicht. Ansonsten das große Problem, ja, erscheint mit 4.2.2 Jelly Bean. Damit ist es natürlich absolut indiskutabel. Ja. Es ist noch nicht mal ganz klar bekannt, ob es ein Update für 4.3 geben wird, es geschweige denn für 4.4. Und damit ist natürlich alles wieder in Frage gestellt. Ja. Und ich weiß nicht, ich würde mal sagen, abwarten. Es gibt auch noch viele, viele andere 10-Zoll-Tablets, die in dem Preisbereich liegen, wo auch ähnlich gute Leistungsdaten haben. Ja, also wer auf die Auflösung nicht ganz so viel Wert legt, der kriegt sogar noch Besseres. Ja, definitiv. Gut, das war vom Stefan und damit kommen wir zur App der Woche. Ich habe ja auch schon wieder lang genug gequatscht und ich mach's ganz kurz und schmerzlos. Doctor Who Legacy, natürlich Doctor Who App, das ist ja ganz klar bei der momentanen Doctor Who Manie, die hier umgeht. Hier hat jetzt ein Anbieter Nägel mit Köpfen gemacht, Tiny Rebel Games, hat in Lizenz von der BBC offiziell, ja, offiziell ist das nochmal das Doctor Who Legacy rausgebracht. Damit, das ist so eine Art Puzzle-Game, ja, allerdings mit ein paar neuen Komponenten. Ja, aber was natürlich die meisten interessieren wird, alle möglichen Charaktere kommen da drin vor, ja, Clara Oswald, ja, Wahnsinn, ich möchte Clara, Clara. Und die Cybermen haben ihren Auftritt, die Daleks natürlich, ja. Zu Anfang ist die Staffel 7 freigeschaltet mit Matt Smith als Dr. Nummer 11, haha, nein, falsch, als Doktor Nummer 12, wie sich jetzt herausgestellt hat, ganz genau. Ja. Und so weiter und so weiter. Also man darf hier auf jeden Fall sich freuen. Weiter wird es übrigens auch noch gehen, das wird schon gleich angekündigt. Dann werden auch noch andere Staffeln kommen, teilweise kostenlos, teilweise werden die Staffeln dann auch quasi zu kaufen sein für das Spiel, im Spiel. Aber erstmal kostenlos die 7. Staffel. Ja. Und es gibt allerdings hier bis den ganzen September über, ja, laut der Beschreibung immer wieder neue Episoden und so weiter, anlässlich eben den 50. Jahrestag von Doctor Who. Und die Season 5 wird erwartet für 2014, also Frühjahr 2014. Und sehr schön. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das auch noch runtergeht, dann von anderen Staffeln, ja. Wir reden ja von den neuen Doctor Who Staffeln, ja. Staffel 1 fängt dann an mit der Rose Tyler. Und die muss natürlich auch dabei sein, ganz klar. Abgebildet ist es schon auf dem Bild, das man sieht, wenn man die App startet, aber verfügbar noch nicht. Ja. Also man darf aber gespannt sein und Amy Pond, Clara Oswald, was will man mehr? Ja, das reicht ja alleine schon. Ja. Okay, dann sind wir am Ende vom Podcast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt oder Themenvorschläge machen wollt, nur her damit. Unter Google Plus Uncast Community, ja, einfach zu finden. Oder ihr schreibt eine Mail an rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com. GPG Key findet ihr auch auf der Seite, falls ihr mir eine Schlüsselmail schicken wollt. Und die Seite ist uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S, ja, immer. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!